fällt weiter an. Er fällt ungefähr so hoch aus wie erwartet. Woher hat denn die AfD vor allem ihre Wähler herbekommen? Die AfD hat eigentlich von allen etablierten Parteien, also von allen Parteien, die bisher im Abgeordnetenhaus vertreten waren, wie aber auch von der FDP, Stimmen gewonnen, also wirklich flächendeckend. Dann gibt es ganz interessant sozusagen zwei Blöcke, aus denen die AfD Stimmen rekrutieren konnte. Das sind auch bei dieser Wahl wieder die Nichtwähler, also aus dem Lager der Nichtwähler schafft es die AfD, mehr als 60.000 zu mobilisieren. Und auch aus dem Lager der Parteien, die wir immer sonstige oder kleine Parteien nennen, sind es mehr als 40.000. Von den Parteien, die vorher schon im Abgeordnetenhaus waren, da ist es die CDU, die die meisten Stimmen verliert an die AfD. Das sind knapp 40.000. Und wenn wir uns anschauen, wer oder was der CDU am meisten zu schaffen gemacht hat und wie es zu den starken Verlusten auch kommt, dann ist die AfD ein ganz wichtiger Posten, die Verluste eben, die die CDU verzeichnen muss an die AfD, aber auch 26.000 Wähler, die abgewandert sind an die FDP. Und die umgekehrte Entwicklung können wir beobachten. Die CDU konnte Stimmen gewinnen, hinzugewinnen von den Sozialdemokraten. Das sind mehr als 10.000 Stimmen, die beim letzten Mal an die SPD gegangen sind und jetzt eben an die CDU. Bei der Gelegenheit schauen wir auf die SPD. Die hat am meisten zu kämpfen mit Stimmenverlusten an die Partei Die Linke, das sind 20.000, und aber auch an die AfD, da verliert sie mehr als 20.000 Stimmen. Jetzt möchte ich mit Ihnen noch gerne schauen auf die Partei, die es ja nicht mehr geschafft hat ins Berliner Abgeordnetenhaus, auf die Piratenpartei, die jetzt inzwischen unter dem Radar läuft. Aber es ist ganz interessant zu schauen, wo die Stimmen alle hingegangen sind. Also es ist ein dicker Batzen von Wählern, die beim letzten Mal die Piraten gewählt haben und die jetzt bei diesem Urnengang gar nicht wieder gewählt haben. Und es gibt aber auch viele Stimmen, die zur Linken gehen, zu den Grünen, interessanterweise auch sogar zur AfD. Die nackten Zahlen erstmal von Sandra Schulz live vom Wahlforschungsinstitut Infratest DIMAP in Berlin. Vielen Dank dafür.